Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Krenes, Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Heute mit Dr. Patrick Breyer. Bestehst du auf den Doktor? Nee, überhaupt nicht. Ich verwende den selbst gar nicht. Gut, wunderbar. Also mit Patrick. Patrick ist Abgeordneter im Hohen Norden und er hat sich bereit erklärt, genauso wie Monika, neulich mit uns über die Tätigkeit eines Abgeordneten zu sprechen. Stell dich doch am besten erstmal vor für alle, die dich nicht kennen. Ja, gerne. Also mein Name ist Patrick. Irgendwie bist du gerade weg und da hat er das Mumble verlassen. So, hallo, tut mir leid, da hatte ich gerade schon wieder Verbindungsprobleme. Soll ich einfach weitermachen oder willst du die Frage nochmal stellen? Nö, mach einfach weiter. Wir schneiden auch nicht, das wird nur die Stille rausgenommen, dann passt das so, als ob du nie weg gewesen wärst. Alles klar. Ja, Vorstellung, Patrick Breyer, ich bin Jurist von der Ausbildung her, war lange Zeit in der Bürgerrechtsbewegung aktiv, vor allem im Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, habe auch promoviert zum Thema Vorratsdatenspeicherung und bin aber schon Gründungsmitglied der Piratenpartei, war also in der C-Base dabei beim Gründungstreffen und bin jetzt seit Mai im Landtag von Schleswig-Holstein als Abgeordneter gewählt worden, später dann auch zum Fraktionsvorsitzenden. Politisch bin ich im Wirtschaftsausschuss Mitglied und bin da so ein bisschen mit der Koordinierung befasst sozusagen als Fraktionsvorsitzender. Ich sehe es gerade, Mitgliedsnummer 190. Ich müsste jetzt eigentlich den Wayne's World machen und sagen, ich bin unwürdig oder so. Nein, Spaß beiseite. Ja, ich hatte ja geschrieben, geht darum, dass jetzt überall Listenaufstellungsversammlungen sind und für die Aspiranten, die sich da vielleicht zur Wahl stellen wollen, einfach mal so ein bisschen zur Orientierung, was an Arbeit auf sie zukommen könnte, wenn sie den Bundestag gewählt werden, einfach mal so beschreiben, wie viele Stunden du, also fangen wir einfach an, wenn du montags in euren Landtag kommst, was machst du alles? Also ich selbst muss zugeben, dass ich weit über einer normalen Arbeitszeit liege, aber das muss man nicht so machen. Also mich haben auch schon Interessenten gefragt, ob sich das zum Beispiel mit einer Familie in Einklang bringen lässt. Und ich meine schon, da muss man sich halt entsprechend einrichten. Man kann sich total reinhängen, wie ich jetzt, und auch abends und oft am Wochenende arbeiten. Das ist jetzt auch gar nicht oft im Büro, sondern oft dann eben auch von unterwegs oder dass man Termine hat oder dass man zu Hause was arbeitet. Da geht ja sehr viel auch virtuell. Ist natürlich auch ein Vorteil für diejenigen, die Familie haben, dass sie das ein bisschen flexibel auch handhaben können. Feste Termine gibt es natürlich, das sind vor allem die Sitzungstermine, das heißt natürlich die Plenarsitzungen einmal im Monat bei uns in Schleswig-Holstein, dann die Ausschusssitzungen, hängt vom Ausschuss ab, wie häufig die sind, das reicht von einmal pro Woche beim Innen- und Rechtsausschuss bis hin zu vielleicht einmal im Monat, zum Beispiel beim Wirtschaftsausschuss, wo ich Mitglied bin. Man sieht also schon, dass wir das so ein bisschen balanciert haben in der Fraktion, dass ich dann einen nicht so belasteten Ausschuss übernommen habe, weil ich andererseits Fraktionsvorsitzender bin. Und genauso kann man natürlich Rücksicht nehmen auf Kollegen, die eben Familie haben zum Beispiel. Weitere feste Termine sind sicherlich die Fraktionssitzungen. Und ansonsten gibt es immer mal Termine, wohin man eingeladen wird, parlamentarische Abende, Interviewtermine, die sind dann sicherlich etwas flexibler zu handhaben. Was so die laufende Arbeit angeht, ist das schon so, dass wir eigentlich täglich Post kriegen. Das sind dann vor allem Drucksachen. Allerdings bekommen wir die Drucksachen auch übers Internet. Das heißt, man könnte die auch von zu Hause aus nachlesen. Und ab und zu natürlich mal schreiben. Dann geht es natürlich darum, sich untereinander abzusprechen, Sachen zu koordinieren, mit den Referenten zusammenzuarbeiten, was jetzt Facharbeit angeht. Und wie gesagt, also da kann man schon 60, 70 Stunden die Woche reinhängen, wenn man möchte. Man kann es aber auch durchaus in der normalen Arbeitszeit schaffen. Was siehst du denn, ich sag mal, zum normalen Beruf her den größten Unterschied jetzt zur Tätigkeit als Abgeordneter? Das ist sicherlich, wenn man vorher nicht selbstständig war, sondern abhängig beschäftigt, ist das sicherlich ein Unterschied, dass man eben seine Arbeit ziemlich selbst und frei gestaltet und strukturiert. Das heißt, Man muss sich da selbst Ziele setzen und sagen, was ist mir wichtig, was verfolge ich. Da gibt es eigentlich niemanden, der einem so das vorgibt. Natürlich gibt es von außen bestimmte Vorgaben. Das heißt, in den Ausschüssen, in denen man Mitglied ist oder im Plenum, laufen natürlich laufend Anträge und Anfragen der anderen an, mit denen man sich natürlich auseinandersetzt und die bearbeitet. Aber was so die eigenen Initiativen angeht, hat man doch sehr viel Spielraum und kann sich da ziemlich frei bewegen, was man wann anfasst. Das muss man selbst organisieren und das ist auch nicht für jeden einfach, da überhaupt erstmal den Überblick zu gewinnen. Ganz vieles weiß man am Anfang noch nicht, da geht es mir vielleicht als Jurist ein bisschen besser, aber von den parlamentarischen Abläufen her, das muss man sich letztlich auch selbst erarbeiten. Wie weit seid ihr da schon? Ihr seid ja auch noch relativ frisch im Parlament. Ja, also ich bin ja auch als Vorsitzender viel mit dem Organisatorischen befasst. Das heißt, da ging das zum Beispiel darum, Mitarbeiter auszuschreiben, einzustellen. Wir haben da ein anonymisiertes Bewerbungsverfahren eingesetzt. Das war was Neues. Das hat Zeit in Anspruch genommen. Dann geht es an die Bewerbungsgespräche oder um ein ganz anderes Thema zu erwähnen, zum Beispiel das Budget. Da ging das um die Fraktionsmittel und wie wir die verwenden und aufstellen. Mit dem Landesrechnungshof haben wir das geklärt und so weiter und so fort. Also diese ganze Fraktionsorganisation ist natürlich für eine ganz total neu gegründete Fraktion schon was Besonderes, sich das alles neu zu erarbeiten. Und was uns angeht, hatten wir eigentlich das Ziel, so bis nach der parlamentarischen Sommerpause im August, September dann soweit arbeitsfähig zu sein. Das haben wir größtenteils, würde ich sagen, geschafft. Einige Sachen stehen aber natürlich noch aus. Wir haben noch nicht alle Stellen besetzt und die IT, eigene Serverstruktur, steht noch nicht. Da arbeiten wir noch dran. Und ja, ich weiß nicht, ob so ein Projekt überhaupt jemals abgeschlossen ist. Ja gut, klar, ist immer so, da arbeitet man immer dran. Aber die neue Fraktion im Bundestag wird auf jeden Fall erstmal 2, 3, 4 Monate mit absoluten Organisations- und Verwaltungsfu beschäftigt sein, sich da aufzustellen. Also das kann ich so aus seiner Aussage herausschließen. Also es wird auf jeden Fall in den ersten Monaten viel Verwaltungssachen zu machen sein. Das heißt natürlich nicht, dass man sich da ganz drauf beschränken kann, sondern die ganzen anderen Sachen laufen natürlich nebenher schon auch mit bei. Das heißt die politische Arbeit. Wir haben da sehr schnell erste Anträge eingebracht. Unser erster Antrag war schon in der ersten Sitzung, wo das um die Geschäftsordnung des Landtages ging. Stichwort Transparenz ist ja durch alle Medien gegeistert. Das war ein sehr langer Antrag, den wir da eingebracht hatten. Den hatten wir auch im Internet ausgearbeitet. Dann in der zweiten Sitzung ging das gleich los mit Schulgesetz und Wahlrecht ab 16. Und in der dritten Sitzung haben wir eine Verfassungsänderung beantragt. Also das läuft natürlich auch nebenher und das ist ja letztendlich auch, wenn man so nimmt, die Priorität, weil dafür sind wir ja gewählt worden. Also quasi Doppelbelastung am Anfang auf jeden Fall. Weil mal sogar Dreifachbelastung. Orientierung, Aufbau und direkt schon politische Arbeit. Also bei euch war ja, zumindest hatte ich das Gefühl, das Hauptziel Herrn Kubicki zu ärgern. Also als Ziel würde ich das nicht bezeichnen, wobei ich ganz lustig fand, dass jemand im Internet mal meinte, ja, er macht nur weiter an den Punkten, wo das Kubikometer ausschlägt. Das heißt, es ist vielleicht ein ganz guter Indikator, dass wenn er sich aufregt über irgendwas, dass das doch, dass wir da einen Nerv treffen. Und das ist eben immer bei dem Thema Transparenz so. Das ist aber auch bei dem Thema Mitbestimmung so. Und da sind wir immer dran. Und das lässt sich auch auf ganz viele Themen letztlich anwenden, weil das eben das Betriebssystem ist, was wir ändern wollen, wie die Demokratie funktioniert. Und diejenigen, die halt für das alte System stehen und das verteidigen, die werden sich natürlich da immer aufregen und da zetern. Ja, das hört sich gut an. Ja gut, kommen wir zu den anderen Sachen. Ausschussarbeit. Oder ich sag mal, ich habe mir jetzt aufgeschrieben, Plenumsarbeit, Ausschussarbeit, wie sieht das aus wie macht ihr das mit der Arbeit vor Ort in den Wahlkreisen? Ich weiß, Nordrhein-Westfalen hat die einzelnen Wahlkreise aufgeteilt, dass jeder Abgeordnete ein paar Wahlkreise betreut und da jetzt anfängt rumzureisen. Wie macht ihr das? Das haben wir genauso gemacht, ne? Wir sind ja jetzt nur sechs Abgeordnete für ganz Schleswig-Holstein. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das ein bisschen größere Flächen noch ergibt als vielleicht in Nordrhein-Westfalen. Wir haben das auch aufgeteilt, aber wir können natürlich keine so intensive Betreuung jetzt gewährleisten wie jemand, der direkt gewählt ist in einem Wahlkreis. Der hat ja nur einen Wahlkreis, ist da direkt gewählt. Und das ist eben bei CDU-Abgeordneten der Fall und SPD-Abgeordneten, die sind natürlich viel mehr. Und die können deswegen auch sich auf einen Wahlkreis konzentrieren. Wir müssen natürlich jeder mehrere übernehmen. Und was wir natürlich versuchen zu machen, ist, die Stammtische dort zu besuchen und ein bisschen mitverfolgen, was da abgeht. Einige Sachen machen wir dann auch thematisch statt regional. Das heißt, wenn jetzt in dem Bereich, den ich betreue, das ist die Westküste, eben irgendeine soziale Frage oder eine Umweltfrage auftritt, dann würde das zum Beispiel jetzt Wolfgang oder Angelika übernehmen, weil die einfach thematisch da tiefer drin sind. Und so kriegen wir das ganz gut aufgeteilt. Nur wie gesagt, man kann es nicht in dem Maße tun, wie das jetzt die großen Fraktionen können. Wie viel, ich sag mal, Arbeitsaufwand plant ihr denn dafür ein? Kannst du da schon irgendwas genauer spezifizieren, wie viele Stunden das so ungefähr sind? Oder ich sag mal, wie viel Reiseaufwand das da auch mit sich bringt? Ja, also das hängt ein bisschen davon ab. Also ich war das letzte Mal eigentlich, glaube ich, in dem Gebiet, was ich betreue, als ich nach Westerland auf Sylt gefahren bin. Die hatten da eine tolle Einführungsveranstaltung, so eine Technikschulung, um quasi Piratentools zu schulen. Und danach wollten wir eigentlich noch flyern, das ist aber ins Wasser gefallen. Abends sind wir aber dann noch zum Stammtisch gefahren. Am Hauptbahnhof war das. Naja, und klar, natürlich nach Westerland auf Sylt zu fahren mit der Bahn, das ist natürlich eine Exkursion, eine stundenlange Exkursion, ne? Also, das ist ja schon ganz schön weit. Ich schätze mal, dass ich so alle 2 Wochen auf dem Stammtisch da hinreise und dann kommen noch mal so zwischendurch Veranstaltungen, wenn was anliegt. Da war ich zum Beispiel mal, wenn ein Infostand gemacht worden ist. Oder dann ist eine Veranstaltung mal eine politische Veranstaltung, wo ich dann mit zu eingeladen werde. Also ja, ich schätze mal, das können vielleicht so 5 Termine im Monat oder so sein. Das hängt natürlich, wie gesagt, davon ab, wie intensiv man das macht. Sehr viel kann man eben auch quasi übers Internet machen, was gerade die Stammtischbetreuung dann angeht. Ja gut, da war es ja schon mal eine Aussage. Ich sag mal, 4, 5 Mal im Monat von Kiel rüber nach Westküste, das sind ja auch, ich sag mal, korrigier mich, 200 Kilometer bei euch oder 150? Ja, kannst du gar nicht genau sagen, wie weit das ist. Dadurch, dass wir da Landstraße fahren, dauert das etwas länger. Aber gut, jetzt 5, das war eher so eine Bis-zu-Zahl. Es gibt natürlich dann auch Zeiten, wo es weniger ist. Zum Beispiel jetzt auch in der Zeit, wo wir gerade keine Sitzung haben, also sitzungsfreie Zeit, da wo man Urlaub macht, da lässt man natürlich dann auch Sachen vor Ort dann ein bisschen lockerer angehen. Gut, klar. Ich hatte jetzt noch so ein Bild im Kopf, da habe ich irgendwann im Fernsehen gesehen, da saß ein nicht näher benannter MdB der Linken in seinem Wahlkreisbüro und hat bis spät in die Nacht dann noch mit Leuten, die vorstellig geworden sind, gesprochen. Macht ihr sowas auch? Also habt ihr irgendwo ein Büro, wo dann die Bürger kommen können und mit euch sprechen können? Und wenn ja, wie viel Arbeit nimmt das denn ungefähr so in Anspruch? Also man muss dazu sagen, dass Bundestagsabgeordnete da extra Mittel bereitgestellt kriegen, um Büros zu unterhalten und auch verschiedene Mitarbeiter zu beschäftigen. Bei uns ist das nicht so. Wir können zwar, ich glaube, so ungefähr 900 € im Monat sind das in Anspruch nehmen, um einen Mitarbeiter zu beschäftigen. Den könnte man theoretisch auch vor Ort einsetzen. Aber wir haben jetzt hier keine Wahlkreisbüros. Wie gesagt, wir sind nur 6 für ganz Schleswig-Holstein und aus Fraktionsmitteln können wir das nicht aufbringen, noch Büros zu unterhalten. Das ist aber auch bei den meisten anderen Landtagsabgeordneten, die jetzt nicht gerade direkt direkt gewählt sind, so dass die jetzt kein eigenes Büro unterhalten. Ich denke mal, das Äquivalent bei uns wäre, dass ich eben auf dem Stammtisch bin. Das geht natürlich dann auch schon mal später abends. Oder auch, wir machen hier in Schleswig-Holstein rotierende Fraktionssitzungen. Das heißt, wir wollen einmal im Monat immer eine öffentliche Fraktionssitzung an einem Ort in Schleswig-Holstein machen. Da waren wir jetzt zum Beispiel mal in Hennstedt-Ulzburg gewesen oder auch in Eckernförde. Und das machen wir dann in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Piratentreff vor Ort auch, der das ankündigt und bewirbt, der dann danach auch noch seinen Stammtisch machen kann. Und das ist öffentlich. Das heißt, das wird in den Zeitungen angekündigt. Teilweise sind auch Plakate geklebt worden. Da haben sich die Piraten da ganz toll reingehängt. Und ja, da kommen dann auch eben Menschen, die noch keine Piraten sind, die sich aber mal dafür interessieren, wie so eine Fraktionssitzung eigentlich abläuft. Und das ist ganz gut für diejenigen, die nicht so internetaffin sind. Ansonsten übertragen wir natürlich auch alle unsere Fraktionssitzungen über das Internet als einzige Fraktion. Ja, das ja, über Kubicki und seinen Anspruch an Transparenz. Ich gehe da auch von SPD, Grüne und ihr habt noch die UWG, glaube ich, die sind da wahrscheinlich genauso eingestellt. Der SSW ist das. Ja, SSW, also genau. Öffentliche Fraktionssitzungen gibt es sonst bei keiner anderen Fraktion. Und zwar weder Internetübertragung noch auch nur Präsenz öffentlich. Ne? Also, dass man da hingehen und zuhören kann. Das machen wir so. Wir haben da sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Und da war das für mich auch ganz schwer, am Anfang nachvollziehen zu können, welche Vorbehalte da eigentlich die Kollegen aus den anderen Fraktionen dagegen haben. Die können sich das nicht vorstellen, das öffentlich zu machen, weil sie sagen, ja, da muss ich mich ja dann dafür rechtfertigen, was ich da sage und abstimme. Und da sage ich, ja, so soll das auch sein. Aber für die anderen ist das nicht selbstverständlich. Also für mich ist das völlig selbstverständlich, dass alles, was ich sage oder abstimme, dass ich dazu stehen kann und das auch öffentlich erklären und rechtfertigen kann. Und die anderen sehen sich da tatsächlich in ihrer Arbeit eingeschränkt. Es wäre ja auch schlimm, wenn der gewählte Volksvertreter dem Volk Rede und Antwort stehen müsste. Naja, ganz verhindern kann man es natürlich nicht. Also die Kollegen berufen sich dann darauf, ja, alles geht ja ins Parlament, wird dann öffentlich und öffentlich diskutiert und debattiert. Aber der Unterschied ist eben, wir machen das schon im Vorbereitungsstadium öffentlich. Das heißt, wenn wir dabei sind, ob wir überhaupt eine bestimmte Initiative machen wollen und wie wir die ausgestalten, das wird schon öffentlich diskutiert. Dann kommt das in ein Pad, sodass jeder mitschreiben kann. Und da sind natürlich die anderen weit entfernt. Bei denen kriegt man das dann eben mit. Wenn sie sich schon entschlossen haben zu irgendwas, dann wird das fertige Ding veröffentlicht, aber dann ist es in der Praxis halt ganz schwer, da noch drauf Einfluss zu nehmen. Da ist keine wirkliche Mitbestimmung mehr möglich. Ja, und vor allem auch die Nachvollziehbarkeit, warum diese Entscheidung so gefällt worden ist, ist dann nicht gegeben. Ja, man kann es natürlich nachträglich erklären und begründen, aber ob das die wirklichen Gründe waren und alle, das ist natürlich auf einem anderen Blatt geschrieben. Also so im Gespräch, wenn man die Fraktionssitzung überträgt, kommen da schon teilweise ganz andere Argumente und Motivationen. Ja, klar, denke ich mal. Ja, ich sag mal, was man so auch merkt, wenn man verfolgt ja momentan nur Nordrhein-Westfalen, dass das schon, ich sag mal, ein harter Anspruch ist, wahrscheinlich auch wesentlich mehr Arbeit bedeutet, als wenn man zum Geheim irgendwie auskungeln würde. Na, gucken, ich sag, mit dem Geheim erstmal besprechen würde und dann nur noch das Ergebnis vorstellen, ist wahrscheinlich weniger Arbeit, man muss sich weniger rechtfertigen, da haben Sie schon recht mit, aber das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Also bei uns argumentieren die anderen Fraktionen mit taktischen Gründen. Das heißt, es sei halt taktisch unklug, solche Sachen, die man erst vorhat, zu veröffentlichen. Und vor allem Herr Kubicki ist der Meinung, dass wir das schon auch noch lernen würden und hat deswegen, wie ich, also vermute ich, um uns da so ein Exempel zu statuieren, hat er erstens mal unsere Initiative zum Schulgesetz geklaut. Da ging das darum, dass wir abschaffen wollten, die Verpflichtung der Kreise, die Eltern an den Kosten der Schülerbeförderung zu beteiligen finanziell. Das wollten wir abschaffen. Das haben wir natürlich auch öffentlich besprochen und während wir dabei waren, das Ding zu schreiben und das auch mal allen Fraktionen rumgeschickt hatten, ob sie es mitzeichnen wollen, kam auf einmal die FDP mit dem eigenen Antrag inhaltsidentisch und die den schon eingebracht hatten. Das war natürlich jetzt nicht sehr freundlich, wenn wir gerade fragen, ob ihr mal mitmachen will, dass ihr dann einfach dasselbe nochmal in grün machen. Und ähnlich war es mit unserem Antrag zur Internetfreiheit, zum Schutz der Privatsphäre und Freiheit im Internet. Als wir das angekündigt hatten, kam dann die FDP mit dem eigenen WLAN-Antrag, ne? Also klar, ich finde das halt kindisch, irgendwelche Sachen abzuschreiben, als ob es darauf ankäme, von wem das jetzt kommt. Aber das hat natürlich in dem Sinne, kann es sein, dass es taktische Nachteile hat, dass dann halt die Presse den Antrag der anderen aufgreift oder halt schreibt, dass er von denen sei, während es tatsächlich gar nicht so der Fall ist. Aber aus meiner Sicht wiegt halt dieser Anspruch auf Transparenz und Mitbestimmung schwerer. Und deswegen nehmen wir diese Nachteile in Kauf, weil es wichtiger ist, dass der Entscheidungsprozess transparent ist und die Piraten und Bürger halt auch alle mitmachen können. Ja, ich habe, nein, ich dachte, ich könnte jetzt was zu sagen, ich lasse es bleiben. Ich habe da gerade was in Nordrhein-Westfalen erlebt. Nee, lass es gut sein. Das ist sowieso schon heftig diskutiert. Ja, nee, wie habt ihr denn darauf reagiert? Habt ihr dann eine PM gemacht? Ist ja toll, dass ihr das macht. Wir hatten das ja auch gerade vorhin Sie gefragt und danke und oder habt ihr das dann einfach nur hingenommen? Also im ersten Fall mit dem Schülerbeförderungskosten war das tatsächlich so, dass der FDP-Antrag inhaltsidentisch war. Das heißt, da haben wir gesagt, ja, es ist eigentlich Quatsch, wenn wir denselben Antrag nochmal einbringen. Wie wäre es, wenn er uns eigentlich einfach mit dazu nimmt? Und das haben sie tatsächlich auch erstaunlicherweise gemacht. Vielleicht haben sie ein schlechtes Gewissen. Das heißt, wir sind dann nachträglich als Mitantragsteller mit aufgenommen worden auf diesen Antrag. War auch ganz sinnvoll, weil es eben inhaltlich dasselbe Projekt war. Und im zweiten Fall, WLAN-Haftung, war das so, dass unser Antrag einfach viel besser und viel umfassender war. Deswegen haben wir den dann trotzdem noch mit eingebracht und der wird jetzt auch beraten. Also im Prinzip genau das gemacht, was wir gesagt haben, dass die thematische Arbeit zählt und wer es einbringt, ist eigentlich vollkommen egal. Wenn man zusammenarbeitet, kann man zusammenarbeiten. Ja, genau. Also das sehen wir nicht so wirklich ein, dass man nur für die Medienwahrnehmung irgendwie so eine Show abzielen muss. Klar ist das für die öffentliche Wahrnehmung von Vorteil, wenn man da toll dasteht. Aber letztendlich geht das, ist uns wichtiger eben, dass das inhaltlich beschlossen wird, die Sache und dass wir die angestoßen haben. Wenn wir die nicht angestoßen hätten, wäre halt auch die FDP nicht drauf gekommen. Und klar, wenn die eine gute Sache kopieren von uns, das ist doch Piratenprinzip, ist ja wunderbar. Genau. Na, wir rutschen wieder, das merke ich immer, wenn ich das mache, man findet interessante Punkte und rutscht ein bisschen weg. Wir rutschen ein bisschen weg von dem Thema Arbeitsaufwand und was gemacht werden muss. Immer so kleine Anekdoten am Rand sind bestimmt auch gute Hinweise für die weitere Arbeit im Bundestag. Aber zurück zu der Frage, wir hatten gerade darüber gesprochen, du fährst zur Westküste, ihr habt eure Fraktionssitzung öffentlich gemacht. Du hattest irgendwann gesagt, dass man die ganze Arbeit innerhalb von 40 Stunden schaffen kann. Kommen dann diese ganze Sache mit Wahlkreis oben drauf noch oder halt wirklich so in dem Bereich normale Arbeitszeit? Bleibt das dann auch mit dieser Fraktionssitzung im öffentlichen Bereich und den Reisesachen dabei? Ja, ich denke mal schon, dass du das auch in 40 Stunden haben kannst. Es ist ja so, dass wir haben so eine grobe Wocheneinteilung jetzt von Seiten des Landtags vorgegeben. Und die sieht so aus, dass montags eigentlich für Wahlkreisarbeit eingeplant ist. Das heißt, dass da von Seiten des Landtags keine Termine sind. Und wenn man tatsächlich da keine Wahlkreistermine hat, kann man das für Heimarbeit nutzen oder eben auch als Ausgleich für irgendeinen Abend, wo man halt mal länger quasi weg sein muss. Dienstag ist so vom Ablauf her Fraktionssitzung dafür vorgesehen. Da machen wir auch, wie die anderen Fraktionen, jede Woche eine. Und Mittwoch und Donnerstag ist dann vorgesehen für Ausschusssitzungen. Je nachdem, in welchen Ausschüssen man ist, ist man dann 1, 2 Tage tatsächlich am Ort des Parlaments sozusagen. Meistens laufen dann auch die sonstigen Termine, legt man da in den Bereich drauf. Und das kann natürlich schon mal abends dann ein Termin auch sein, also nicht selten. Eigentlich habe ich in jeder Woche so ziemlich auch Abendtermine. Und Freitag ist wiederum für die Wahlkreisarbeit vorgesehen, kann man also flexibel in Hand haben. Wochenende versuchen wir zunehmend freizuhalten, weil irgendwann überarbeitet man sich auch. Aber natürlich gibt es immer wieder Wochenendtermine. Ja, zum Beispiel jetzt dieses Wochenende Landesparteitag bei uns, nächstes Wochenende Fraktionen treffen im Saarland, wo sich alle Piratenfraktionen treffen. Dann kommt natürlich der Bundesparteitag. Also es lässt sich auch nicht immer so praktisch realisieren. Also ich glaube, vom Zeitaufwand her kriegt man es hin, aber man muss schon flexibel sein, ne? Und ich habe mal mit einer Kollegin gesprochen aus einer anderen Fraktion, die Kinder hat. Und sie sagt, dass es noch nicht wirklich familienfreundlich eingerichtet ist. Zum Beispiel gibt es keine Kinderbetreuung im Landtag. Und sie sagt auch, dass auf ihre Bedürfnisse da bei den Terminfestlegung nicht so wirklich viel Rücksicht genommen wird. Aber ich glaube, man könnte das handeln. Wir haben jetzt bei uns in der Fraktion niemanden mit Kindern, aber man könnte das schon familienfreundlich gestalten. Ja gut, wobei das dann natürlich auch eine Frage ist, ob der Landtag oder dann auch der Bundestag denn willens dazu ist, sich so einzurichten, ne? Ja, gut, das stimmt. Also mit den festen Landtagsterminen, wenn das jetzt eine Ausschusssitzung oder eine Plenarsitzung ist, da kommt man natürlich nicht von runter, das ist ja auch klar. Aber das wäre auch bei jeder anderen Arbeit so. Und diese Termine sind ja auch fest, die liegen immer zwischen 10 und 18 Uhr. Und klar, da muss man auch bei jeder anderen Arbeit eben dann eine Betreuung organisieren. Meine ganz doofe Frage zwischendurch, wenn ihr Plenarsitzung habt, habt ihr eine Mittagspause zwischendurch oder macht ihr durch? Nee, wir haben eine Mittagspause, außer am letzten Freitag der letzten Plenarsitzung, da haben die Kollegen durchgemacht, weil sie früher fertig sein wollten. Haben wir dann irgendwie halt schon um 1 oder 2 Schluss gemacht, was weiß ich, was sie noch vorhatten am Freitagnachmittag. Nee, ich frage nur, weil ich hab gelernt, in Nordrhein-Westfalen gibt es keine Mittagspause und die Abgeordneten gehen dann während der Sitzung einfach essen. Fand ich sehr strange. Ja, das finde ich auch nicht gut. Wir sind auch gerade dabei zu überlegen, wie man eigentlich die Präsenz erhöhen kann und die Aufmerksamkeit in Sitzungen, weil das durchaus zu wünschen übrig lässt. Die anderen Fraktionen haben ja auf uns so ein bisschen rumgehackt wegen Laptop-Benutzung, vergessen dabei aber, dass wir auch immer eigentlich da sind, meistens, was bei den anderen Fraktionen sich überhaupt nicht so sagen lässt. Ja, die reden dann oder lesen oder sind gar nicht da. Und eigentlich steht in der Geschäftsordnung, es gibt eine Anwesenheitspflicht, da muss sich auch jeder eintragen und man muss sich entschuldigen, wenn man nicht kommt. Und die Anwesenheitspflicht wird aber von den anderen so gesehen als Anwesenheitspflicht in dem Gebäude irgendwo zu sein, einschließlich Wahrnehmung anderer Termine, Besuchergruppen und so weiter und so fort. Und das finden wir nicht gut. Wir wollen mal mit den anderen darüber sprechen, wie man allgemein so die parlamentarische Kultur da verbessern kann. Und dazu gehört eben auch, dass man anwesend ist, dass man aufmerksam ist, aber auf der anderen Seite auch, dass die Reden so ein bisschen interessant sind, dass sie Themen betreffen, die von allgemeinem Interesse sind, nicht so Fachthemen. Und dass auch nicht immer irgendwelche Redemanuskripte runtergeleiert werden, wo dann jeder dasselbe dreimal sagt, sondern dass man in freier Rede eigentlich reden soll. So steht es auch in der Geschäftsordnung. Und wir wollen jetzt diesen Dialog, der erstmal sich von Seiten der anderen auf Laptops konzentriert hat, so ein bisschen ausweiten, allgemein auf parlamentarische Kultur im Landtag. Und in dem Rahmen kann man sich natürlich auch darüber unterhalten, welche Regelungen dann für Laptops gelten sollen. Ja, schön. Hört sich so ein bisschen schon fast nach Trollen an. Nein, lustig gesagt. Nein, das ist schon, das dann aufzunehmen, finde ich, ist eine gute Idee. Dann kann man dem mal wirklich einen Spiegel vorhalten, sage ich mal, ne? Darum geht's, du hast es erfasst. Schön, ja. Ausschussarbeit. Wie läuft die bei euch ab? Kannst du dazu was sagen? Ja, das ist so, dass im Ausschuss hauptsächlich behandelt werden die Sachen, also die Gesetzentwürfe oder Anträge, die vorher im Plenum behandelt worden sind in erster Lesung. Da kann es dann sein, dass man nur darüber redet, dass man es beschließt, dass man die Ablehnung empfiehlt. Es kann auch sein, dass noch Sachverständigenanhörung durchgeführt wird. Das heißt, entweder schriftlich können dann jede Fraktion eben Leute benennen, die angeschrieben werden sollen. Die können dann eine Stellungnahme einreichen zu einem Projekt oder auch mündlich, dass dann Anhörungstermin ist. Zum Beispiel hatten wir das Landesdatenschutzzentrum, was eine Stellungnahme abgegeben hat, zu unserem Antrag zum Melderecht, was ja jetzt geplant ist. Wir wollten das stoppen. Und das ÖLD hat uns in mehreren Punkten unterstützt, aber leider haben wir die Mehrheit dann nicht überzeugen können. Die haben das durchgewunken und wollen nur ein bisschen an der Werbesache da was ändern. Ansonsten kann auf der Tagesordnung stehen Aktuelles. Das heißt, wenn irgendwas Aktuelles anliegt, kann jede Fraktion beantragen, den Minister auch zu zitieren in die Ausschusssitzung. Da kann dann über aktuelle Krisen oder Sachen, die in der Zeitung gestanden haben oder sowas, gesprochen und diskutiert werden. Bei uns sind zum Glück die Ausschusssitzungen in der Regel öffentlich. Wir haben es aber nicht hingekriegt, dass sie auch übers Internet übertragen werden. Da arbeiten wir noch dran. Ja, und die Tagesordnung kriegt man dann eben ein paar Tage vorher. Die ist teilweise sehr lang. Da muss man sich dann natürlich die ganzen Anträge und Gesetzentwürfe angucken. Wenn dann noch Stellungnahmen eingehen von Sachverständigen, das können auch sehr viele sein, wie ich jetzt mal erfahren habe, 20 bis 30 Stück. Und da helfen einem natürlich dann auch die Referenten dann dabei. Und ja, da wird das behandelt. Das kann schon mal so eine Ausschusssitzung zwischen 2 und, sage ich mal, bis maximal 8 Stunden dauern. Wenn es zum Beispiel eine Anhörung ist, kann es sehr lange dauern. Oder wenn es um die Haushaltsberatungen geht, die bei uns jetzt anstehen, kann es auch sehr lange dauern. Normal ist vielleicht zwischen 1 und 2 oder 2,5 Stunden. Ja, das hört sich doch gut an. Zumindest kann sich da jetzt, ich hoffe, jeder ein Bild drüber machen, was es damit auf sich hat. Mir fällt jetzt, aber ich kenne den Ablauf im Landtag ja auch nicht so gut, jetzt nichts mehr ein, was vielleicht noch interessant wäre. Wüsstest du noch, was man berichten sollte? Du bist da eher im Geschehen drin als ich. Tja, vielleicht noch zu der Plenartagung. Da ist es so, dass die in Schleswig-Holstein einmal monatlich stattfindet, dann allerdings 3 Tage am Stück. Das ist dann immer von Mittwochs bis Freitags und das geht dann so von 10 bis ungefähr 18 Uhr, wie gesagt, mit Mittagspause. Und ja. Bei uns gibt es eben die Besonderheit, dass wir frei abstimmen. Das heißt, anders als andere Fraktionen legen wir nicht irgendwie vorher fest, wie wir abstimmen, oder wir machen uns nicht vorher eine Mehrheitsabstimmung und dann sollen alle dann so abstimmen, wie das die Mehrheit sieht. Wir sprechen natürlich schon drüber, über die einzelnen Punkte vorher. Wir machen auch eine Liste, wie jeder abstimmen will und mit welcher Begründung. Aber oft genug, ich schätze mal, vielleicht bei der Hälfte der Fälle stimmen wir durchaus auch unterschiedlich ab. Und das führt dazu, dass natürlich auch jeder zuhören muss und sich jeder eigentlich in alle Gebiete so ein bisschen einarbeiten muss. Denn wenn jeder sich eine eigene Meinung bilden muss, kann man das eben nicht so machen wie die anderen Fraktionen, dass man einfach immer nur die Hand hebt, wo es alle anderen auch machen. Man kann natürlich auch sich verlassen eben auf den Kollegen, der jeweils in dem Ausschuss tätig ist und seine Empfehlung abgibt, kann man dann natürlich auch folgen, wenn man das möchte. Aber wenn man sich eine eigene Meinung bilden will, muss man natürlich schon aufmerksam zuhören. Und was ganz spannend ist, bei der Debatte selbst, hat jede Fraktion bei uns die Möglichkeit, 5 Minuten normalerweise zu jedem Punkt zu reden. Wir haben uns bis jetzt entschieden, nicht zu jedem Punkt zu reden, nur weil wir es könnten, weil wir einfach sagen, das bringt nichts, wie das die anderen Fraktionen machen, einfach sich vorher ein Redemanuskript schreiben zu lassen und das dann abzulesen, sondern wir sagen wirklich nur was, wenn wir was Neues zu der Debatte auch beizutragen haben. Und bei Initiativen von anderen Fraktionen ist das eben nicht immer so der Fall, weil wir uns da meistens auch der einen oder anderen Seite anschließen können. Und man kann aber auch einen sogenannten 3-Minuten-Beitrag jenseits der Ablaufplanung sozusagen leisten. Das heißt, jeder Abgeordnete kann 3 Minuten nach vorne gehen und zu jedem Punkt was sagen. Machen wir mitunter auch. Und man kann auch Zwischenfragen stellen. Das heißt, man hebt die Hand und wenn der Redner damit einverstanden ist, kann man zwischendrin in seine Rede was fragen oder auch eine Zwischenbemerkung machen. Und wenn man sich da so ein bisschen auskennt und ein bisschen auf den Geschmack gekommen ist, kann das schon die Debatte einigermaßen lebendig auch gestalten. Das finde ich jetzt wirklich sehr interessant, weil ich sage mal, den Eindruck, den ich momentan in Nordrhein-Westfalen gesammelt habe, war, dass das im Plenum eigentlich meistens eher eine Schauveranstaltung war, wo halt wirklich das Programm abgespult wurde und keine Diskussion aufgekommen ist. Und wenn ich das jetzt aus Schleswig-Holstein höre, scheint ihr dann ja teilweise auch richtig inhaltliche Debatten zu führen im Plenum. Habe ich das jetzt gerade so richtig mitbekommen? Teilweise schon. Also das Standardprogramm ist natürlich schon, dass jeder mit seiner vorgeschriebenen Rede reinkommt und das dann eben vorliest. Aber im Anschluss an die gesetzten Reden gibt es, wie gesagt, die Möglichkeit, noch individuelle Reden zu machen. Das passiert gar nicht so selten. Die sind dann nicht vorbereitet. Das heißt, da macht jemand dann wirklich in freier Rede, sagt er irgendwas noch dazu. Als das zum Beispiel um die Geschichte Laptop-Verbot, Twitter und Einsatz mobiler Internettechnik ging, das war ein reinstes Feuerwerk aus Fragen. Also ich habe da für die Piraten geredet und da kamen dann, ich weiß nicht, von 7 oder 8 Abgeordneten von anderen Fraktionen Fragen. Das ging über 1 Stunde lang und das war alles nicht geplant, sondern da haben wir wirklich inhaltlich mal gestritten. Und das von daher war das schon so ein bisschen eine Sternstunde des Parlaments, weil es nicht so oft vorkommt, dass spontan über was auch diskutiert wird. Das war eine richtige Diskussion da gewesen. Ja, das hört sich doch richtig, richtig gut an, wenn man das so öfters hinkriegt und ich sag mal auch in größerem Stil und nicht nur zu einzelnen Punkten wäre das ja genau der Weg, den wir gehen wollen. Ich denke, das lässt sich dann machen, wenn wirklich die Emotionen so ein bisschen hochkochen. Das heißt, wenn das ein wirklich sensibles Thema ist, dann Ist das schon so, dass wenn das Herzblut dranhängt, dass man dann nochmal nachhakt und dass das dann ein bisschen lebendiger wird? Das ist sicherlich nicht bei allen Sachen der Fall. Meistens wird das doch ziemlich professionell dann durchgezogen. Es gibt ja auch so zeitliche Beschränkungen, aber das kann schon mal passieren. Es gibt ja auch die Möglichkeit, eine Aktuelle Stunde zu beantragen. Das heißt, dass eben vor der Plenartagung dann eben eine Stunde über ein aktuelles Thema diskutiert wird und das kann dann eben schon auch ein heikles Thema sein. Das freut mich jetzt wirklich, das mal so zu hören. Das ist echt gut. Also, ich habe das hier nur knöchern bisher erlebt. Finde ich gut. Finde ich richtig, richtig gut. Ja, gut. Das wäre das, was wir eigentlich heute machen wollten. Ich würde gerne einen kleinen Anschlag noch auf dich wahrnehmen, wenn du denn Zeit, Lust und das nötige Wissen hättest, zur Transparenzdebatte bezüglich Abgeordnetenbezüge und Nebeneinkünfte noch was zu sagen. Ja, na klar. Also erstens mal haben wir in Schleswig-Holstein schon in unserem Wahlprogramm stehen, dass wir die komplette Veröffentlichung von Nebeneinkünften wollen. Zweitens mal haben wir das dann auch direkt in unsere Fraktionssatzung übernommen, als wir die beschlossen haben. Das heißt, dass jeder Abgeordnete eben seine Nebeneinkünfte veröffentlicht. Drittens haben wir das auch schon umgesetzt. Das heißt, wer auf unserer Fraktionsseite auf Über uns klickt und dann auf die einzelnen Abgeordneten, kann da jeweils nachlesen, was sie an Nebeneinkünften haben. Das sind nicht sonderlich viele. Ich habe bei mir zum Beispiel angegeben, was ich an Zinsen auf Sparguthaben bekomme oder dass ich irgendwie eine Dividende von einer Wohnungsbaugenossenschaft bekomme, sowas eben in der Art. Dass jetzt jemand hier wirklich einen Nebenjob hätte, das ist jetzt bei keinem von uns der Fall. Aber trotzdem ist es natürlich umso wichtiger bei denen, die es nicht angeben oder nicht angeben wollen. In Schleswig-Holstein ist das bisher so, dass überhaupt keine Beträge veröffentlicht werden müssen. Nicht mehr dieses Drei-Stufen-Modell im Bundestag in drei Stufen, wo man da noch was angeben muss. Und politisch wollen wir ganz klar, dass das betragsgenau veröffentlicht wird und auch von wem das kommt. Es gibt ja diese Selbstverpflichtung im Internet jetzt für Abgeordnete und welche, die es werden wollen, also Kandidaten. Und da habe ich natürlich auch mit unterschrieben und das unterstütze ich voll. Das ist eben wichtig, um die Interessenverflechtung beurteilen zu können, wenn sich jemand besonders für ein Thema einsetzt. So, das ist jetzt der zweite Teil der Aufnahme, weil ich bin gerade rausgeflogen, so mitten in dem Bereich, wo Patrick gesprochen hat. Ich gebe jetzt nochmal das Wort rüber, damit er seine Ausführungen noch weiterführen kann. Wir wollen ihn ja nicht abschneiden. Ja, also wenn sich jemand, ein Abgeordneter besonders reinhängt und engagiert für ein Thema, kann es eben auch daran liegen, dass er für jemanden tätig ist, dafür bezahlt wird, dass er in irgendwo im Aufsichtsrat sitzt oder ähnliches, ne? Und deswegen muss das natürlich transparent sein. Und die Höhe der Nebeneinkünfte macht natürlich einen riesigen Unterschied, ob ich jetzt irgendwie 6.000 Euro im Jahr von irgendjemandem kriege, mal für eine Veranstaltung oder so, oder ob das jetzt 100 oder 200.000 Euro im Jahr sind. Also deswegen ist es ganz wichtig, dass die Beträge, gerade auch die hohen Beträge, veröffentlicht werden und erkennbar sind. Du warst jetzt fertig, hast den Satz beendet und ich bin nicht rausgeflogen. Ich war jetzt tatsächlich fertig. Gut, ich hatte gerade schon wieder Panik. Okay, was sagst du denn zu der Diskussion, die momentan läuft? Also über Steinbrück und der gesagt hat, ich veröffentliche, wenn ihr auch veröffentlicht, wo dann direkt der FDP-Generalsekretär wieder zurückgerudert ist und so. Ja, da sieht man natürlich, wie scheinheilig die ganze Diskussion ist, ne? Da hat ja auch sofort die CDU dann wieder gesagt, nee, wir wollen das jetzt doch nicht zum politischen Streitthema machen, weil sonst müssen wir ja selbst veröffentlichen. Das haben sie dann irgendwie ganz plötzlich gemerkt. Also ich finde das schon bemerkenswert, dass hier Herr Steinbrück im Parlament äußerst wenig gemacht hat, also selten redet und so weiter. Und stattdessen teilweise zeitgleich irgendwie auf bezahlte Veranstaltungen geht. Das geht überhaupt nicht. Das ist wirklich die erste Pflicht jedes Abgeordneten im Parlament zuzuhören. Nicht umsonst hat ja jeder Abgeordnete eine Stimme im Parlament, wenn es um Gesetze geht. Und deswegen muss er sich auch die Debatte über diese Gesetze anhören. Da muss sich auch jeder eine eigene Meinung bilden. Das ist immer wieder beim Thema Fraktionszwang. Und muss auch jeder anwesend sein. Und das kann der Bürger wirklich zu Recht erwarten von seinem Volksvertreter. Jeder Abgeordnete vertritt ja das ganze Volk und muss sich natürlich eine Meinung auch bilden zu den eigenen Themen. Und deswegen muss das Mandat im Mittelpunkt stehen. Deswegen muss es eine Präsenzpflicht geben, die Vorrang hat vor anderen Sachen, zumal irgendwelchen bezahlten Vorträgen. Ja, sehe ich ganz genauso. Ich hatte gerade schon ein Gespräch mit Sebastian Herz zu dem Thema. Wir sind auch dazu gekommen, da mal drüber zu sprechen, über diese Grauzone zwischen Nebeneinkünften und Paragraph 108e. E, B. Warte, ich habe es hier. E, der Bestechlichkeit von Abgeordneten. Wie siehst du das? Wo liegt da die Grenze? Sollte man da was ändern? Ist das gefährlich? Ja oder nein? Also es ist so, dass Bestechlichkeit eben vorliegt, wenn man zwar eine Gegenleistung erbringt für das Geld, was man bekommt, wenn aber das hoffnungslos überbezahlt ist, ne? Das klassische Beispiel ist jetzt, man hat irgendwie einen Beratervertrag mit einer Firma, ist aber nie da und berät auch nie irgendwas, ne? Das ist dann natürlich überhaupt keine Nebentätigkeit, sondern eigentlich letztendlich nur eine Geldspende, sage ich mal so. Der Skandal ist ja, dass das tatsächlich zugelassen ist und zulässig ist, dass auch Geldzuwendungen an Abgeordnete bis zu einer ganz hohen Grenze, ich meine 10.000 Euro, überhaupt nicht veröffentlicht werden müssen. Und man kann mit gutem Grund fordern, und das würde ich tun, dass Abgeordnete, jedenfalls welche, die einer Partei angehören, überhaupt nicht mehr persönlich Geld annehmen dürfen. Denn wenn man was spenden will, soll man das an die Partei spenden, dann kann man das auch transparent machen. Und es geht nicht, dass man irgendwie persönlich Abgeordneten Geld geben kann. Warum macht das auch jemand? Das macht ja niemand nur zum Vergnügen. Deswegen finde ich, diese Geldzuwendungen sollten ganz verboten werden. Und was jetzt die Nebentätigkeiten angeht, glaube, bin ich eigentlich eher dagegen, das überhaupt zu verbieten, selbst wenn man es transparent macht. Denn wir haben im Moment das Problem, dass wir eh zu viele sogenannte Berufspolitiker haben. Das heißt, die gar nichts mehr anderes kennen und können, außer im Parlament zu sitzen. Und das führt dazu, dass in anderen Fraktionen eben bis zu 80% der Abgeordneten immer wieder gewählt werden, schon seit, ich habe es mal ausgerechnet, im Schnitt über 10 Jahre sind die immer schon in politischen Funktionen tätig. Und dadurch ist man natürlich gar nicht mehr im Leben, im Berufsleben so drin wie jemand anders, der quasi Quereinsteiger ist. Und wie das bei uns Piraten ist. Wir sind ja alles Quereinsteiger. Und man muss wirklich aufpassen, dass man das den Leuten leicht macht, ins Parlament reinzugehen und danach auch wieder außerhalb des Parlaments weiterzuarbeiten. Und da ist das natürlich eine ganz wichtige Voraussetzung dafür, dass jemand, der eben vorher zum Beispiel selbstständig ist, oder weiß ich wo arbeitet, eben das noch in dem Maß, wo es sein Mandat eben gestattet, auch weiterführen kann, um dann eben auch nicht so abhängig zu sein davon. In dem Moment, wo jemand von seinem Mandat abhängig ist, wird er eben alles dafür tun, um wiedergewählt zu werden und eben nicht mehr das Interesse der Menschen bestmöglich vertreten. Und diejenigen, die finanziell jetzt zum Beispiel nicht abhängig sind von ihrem Mandat, die quasi jederzeit aussteigen könnten und das problemlos verkraften können, die können sich auch die besten und unabhängigsten Entscheidungen leisten. Die können sich leisten, mal gegen die eigene Fraktion zu reden oder mal gegen die eigene Fraktion zu stimmen. Und diese Unabhängigkeit, die müssen wir wirklich fördern. Und ich finde, dass Nebeneinkünfte das fördern können. Und will die deswegen auch nicht von vornherein ausschließen, sondern mir geht es darum, dass sie transparent sind und dass sich jemand der öffentlichen Kritik dafür stellen muss, wenn sie unheimlich hoch sind oder gar, wenn man während der Parlamentsarbeit irgendwelche anderen Tätigkeiten nachgeht. Das geht natürlich gar nicht. Das muss natürlich im Mittelpunkt der Tätigkeit stehen, ganz klar. Aber deswegen jede andere Tätigkeit zu verbieten, finde ich nicht gut, weil das zu einer Versteinerung der Parlamente noch mehr führt, als sie jetzt schon gegeben ist. Ja, interessante Sichtweise. Finde ich gut. Kleiner Funfact ist mir nämlich aufgefallen, wo du das gerade sagtest, so lebenslange Parlament. Ich hatte, als ich geguckt habe, neulich wegen den ganzen Nebentätigkeiten, also ich meine, nicht neben die Nebeneinkünfte, diese Liste Abgeordnetenwatch geguckt und dann Stelle 3 war der Heinz Riesenhuber von der CDU. Und als ich mir den mal näher angeguckt habe, habe ich festgestellt, dass er seit 1976 im Bundestag sitzt. Das fand ich schon nicht schlecht. Ist ja schon fast Alterspräsident. Ja, der müsste jetzt irgendwas in den 70ern sein. Der ist geboren 35, also 65, 75, 77 müsste er jetzt sein. Also er müsste Alterspräsident sein. Oder ist er jetzt nicht mehr drin? Das ist schon faszinierend. Also ich denke, wenn das einige so machen, ist das auch nichts gegen einzuwenden. Aber ich finde, zum größten Teil müssen wir wirklich einen Fluss reinkriegen und viel mehr neue Leute reinkriegen. Wie gesagt, im Moment ist es das so, dass 80% das wirklich als Beruf und ihr Leben lang machen, und das kann nicht sein. Das müsste andersrum sein. Das müsste wirklich die Ausnahme sein. Und es gibt ja aus gutem Grund für viele Positionen so eine Wiederwahlbeschränkung, wo man einmal wiedergewählt werden kann und dann ist es vorbei. Und das sollte sich wirklich auch jeder, der Abgeordneter ist, überlegen und sich nicht darauf einrichten, dass er das sein Leben lang machen wird, sondern sich überlegen, dass es nach einer Legislaturperiode vorbei sein kann oder vielleicht auch nach einer Wiederwahl, und dass man auch wieder weitermachen kann und zurückkehren kann. Es gibt ja Übergangsgeld, was einem das erleichtert. Und wie gesagt, das ist für die Unabhängigkeit ganz wichtig, dass das nicht das einzige Leben ist, sondern dass man jederzeit auch was außerhalb der Politik hat. Selbstverständlich, also sehe ich genauso. Vor allem würde es, wenn das so wäre, würde es ja auch diese, ich sag mal in Anführungsstrichen, typischen Politikerlebensläufe vermeiden, die halt wirklich, wie du sagst, das als Beruf ausüben. Ich sag mal, ich habe neulich jemanden von den Grünen getroffen, einen jungen Mann, der ist jetzt seit 8, 9 Jahren schon grüne Jugend und so weiter und so fort, ist dann in den Rat reingekommen. Hat bei der Fraktion angefangen zu arbeiten, bekommt jetzt irgendwie eine Stelle noch in der Landesverwaltung und ist vorgesehen, dann für die nächsten oder übernächsten Landtagswahlen dann auch ein Mandat zu kriegen. Also so richtig diese, dass man da hingeführt wird. Das ist ja wirklich schon fast wie eine Ausbildung, sage ich mal. Tja, du könntest auch sagen, eine Auswahl sozusagen, dass man sich die Leute so heranzieht, bis sie reinpassen in das System. Und das ist wirklich was, worauf wir Piraten stolz sein können, weil das uns unheimlich unterscheidet von allen anderen Parteien. Also wer unsere Aufstellungsversammlung gesehen hat, das sieht, wie viele auf jede Position kandidieren, dass es eine echte Auswahl gibt, dass nichts vorher feststeht, dass es keine vorher festbestimmten Listen gibt, dass eben auch Quereinsteiger, die fachlich gut sind, eine super Chance erhalten, immer auch mit dabei sind. Und da kann man wirklich stolz drauf sein. Auf jeden Fall. Also das ist wirklich, ich sag mal, so was uns am krassesten von den anderen Parteien noch unterscheidet. Ja, vielleicht auch noch, dass jeder mitstimmen kann. Das hatte ich auch was Tolles, ne? Ja, das zähle ich zu den Aufstellungen, Versammlungen oder zu den Parteitagen insgesamt dazu. Das ist überhaupt nicht die Frage. Ich sag mal, die Grünen haben das jetzt ja versucht, es versucht, sie machen es ja mit ihrer Urwahl zu dem ersten, der auf der Liste steht, aber alle anderen werden wieder als Vorschlag genommen, ne? Ja, also dieses Vorschlagsunwesen finde ich unmöglich. Wir haben sogar auch bei unserer Fraktion, als es darum ging, einen Vorstand zu wählen und so weiter, bewusst darauf verzichtet, das vorher abzusprechen. Und wir hatten auch für jede Position drei, vier Bewerber oder Kandidaten oder mindestens zwei. Und das finde ich gut, weil das dann eine echte Auswahl gibt und man das nicht schon vorher ausgekungelt hat, sondern dass wirklich jeder sich eine eigene Meinung bilden kann und das auch geheim tun kann, ohne sich danach rechtfertigen zu müssen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Ja. Mehr kann ich dazu jetzt gar nicht mehr sagen. Ja, ich finde den Satz von Volker Pispers immer so schön. Wenn sich einer zur Wahl stellt, ist es eine Wahl, und wenn zwei sind, ist es eine Kampfkandidatur, ne? Ja, so wird das natürlich in den Medien dann dargestellt. Die machen dann immer die große Dramatisierungsaktion. Genauso, wenn jemand nicht wieder antritt, wird das dann irgendwie als Abtritt oder so dann verstanden und ausgelegt. Also das ist wirklich auch was Tolles, dass wir so eine Personalrotation bei uns drin haben. Ich würde das überhaupt nicht negativ sehen. Das wird ja immer von den Medien so negativ gesehen. Keine Gesichter, die man kennt und so weiter und so fort. Aber das erhöht halt auch die Durchlässigkeit und das hilft immer wieder neuen Leuten mitzumachen und reinzukommen, oft ja auch die aus Verlegenheit überhaupt nur dazu kommen. Wenn man sich überlegt, wie mal Marina zum Beispiel dazu gekommen ist, die wirklich nur aus Verlegenheit kandidiert hat. Und wenn wir Listen aufgestellt hätten, hätte die nie eine Chance gekriegt. Also was uns da verloren gegangen wäre, das glaubt man gar nicht. Ja, natürlich. Vor allem nie eine Chance gekriegt, ne? Es ist einfach bei uns so durchlässig, die Leute kriegen die Chancen und ja, es gibt diese Rotation, wie du gesagt hast, halt auch die Rotation bei den Abgeordneten, dass man da nicht Leute hat, die seit 20 Jahren und dann, ich sag mal, auch seit 20 Jahren in einem bestimmten Nebenjob sitzen, wo sie vielleicht Interessenskonflikte kriegen. Das finde ich total gut. Es führt natürlich auch dazu, muss man vielleicht fairerweise sagen, dass man immer mal wieder einen Fehlgriff macht, weil man die Leute, die man wählt, halt doch noch nicht so gut erkennt und einschätzen kann. Und das führt natürlich dann dazu, dass es häufiger auch mal wieder zu einem Wechsel kommt oder dass Fehler gemacht werden oder so. Aber das ist mir weniger, wiegt aus meiner Sicht weniger schwer als die Vorteile, die damit verbunden sind. Ja klar, wir haben da ja auch bei uns in der Partei zumindest, sind wir bei den ganzen Abgeordnetenwahlen, können wir das ja nicht so beeinflussen. Wir haben ja dieses Korrektiv mit der einjährigen Wahl. Das heißt, selbst wenn wir einen Fehlgriff tun und das dann feststellen, können wir nach relativ kurzer Zeit sagen, nee, komm, lass gut sein, das war falsch. Mach mal was anderes, was du besser kannst. Nach dem Motto. Genau. Ja, weil ich sag mal, nur weil jemand an einer Stelle nicht gut ist, heißt ja nicht, dass er an einer anderen Stelle nicht noch besser ist, ne? Das stimmt definitiv. Und oft weiß man das ja auch selbst gar nicht, an welcher Stelle man gut ist. Und deswegen ist es auch so wichtig, ganz viele Leute zu ermuntern. Und das versuche ich natürlich auch mit dem Podcast überhaupt zu kandidieren und das mal zu versuchen und sich das zuzutrauen. Weil es gibt wirklich viele Leute, die trauen sich viel zu, aber es gibt auch viele Leute, die trauen sich nicht zu und die brauchen so die Unterstützung, muss man gut zureden und deswegen auch meine Bitte an alle, die kandidieren wollen oder auch nicht kandidieren wollen, die aber Leute kennen, die sie sich gerne wünschen würden als Kandidaten, definitiv dranbleiben und ihnen gut zureden. Ich mache das schon seit längerem, dass ich Leuten, die ich gerne im Bundestag sehen würde, sage, kandidiert und macht das und ich unterstütze euch und so weiter und so fort. Und das ist wirklich wichtig, zu motivieren auch und ein bisschen die Angst zu nehmen davor. Ja, genau. Und dafür sollen ja auch diese Podcasts sein. Ich habe, wie gesagt, schon mit Moni angemacht. Ich mache jetzt mit Fabio am Montag wahrscheinlich ein, wenn das zustande kommt. Einfach um den Leuten zu zeigen, was kommt auf euch zu? Ist es das, was ihr euch zutraut? Und wenn ihr es euch zutraut und wenn andere euch das zutrauen, vor allem dann macht es. Ja, also da kann ich vielleicht noch mal sagen, wenn es um die Motivation geht, wann die Geschichte so richtig Spaß macht, wofür man das dann alles macht. Das ist sicherlich dann der Fall, wenn man sieht, dass wir Piraten Sachen reinbringen in die Debatte oder Anträge stellen, die keine andere Fraktion so sieht oder macht. Wenn das zum Beispiel geht um das Thema Transparenz in der Politik oder um Mitbestimmung der Bürger oder um die Bürgerrechte, da haben wir so konsequente Positionen, dass das wirklich fehlt sonst diese Positionen. Und da macht es auch wirklich Spaß, mit den anderen drüber zu streiten, weil man genau weiß und das Gefühl hat, man liegt da richtig und die anderen falsch. Und da macht auch die ganze Debatte und der Job Spaß, weil man sieht, man kann wirklich was umsetzen, was dringend nötig ist und was es ohne uns Piraten eben nicht gäbe. Und das ist natürlich schon unheimlich motivierend. Das lassen wir jetzt einfach mal als Schlusssatz stehen, würde ich sagen, weil das ist eine sehr gute, ich sag mal schon fast Abmoderation. Und wenn du jetzt nichts mehr zu sagen hast, würde ich dann beenden. Ich habe doch nie was zu sagen, Bernd. Nein, ich meine das ernst. Wenn du noch irgendwas loswerden willst, auf den Weg gehen willst, dann jetzt. Ich habe morgen einen Landesparteitag und da werde ich kurz berichten über die Bilanz unserer Fraktion in den ersten 100 Tagen und da werde ich mich noch ein bisschen drauf vorbereiten. Insofern lasse ich es jetzt mal dabei. Alles klar, dann wünsche ich dir und dem ganzen Landesverband Schleswig-Holstein morgen einen wunderschönen Parteitag morgen übermorgen und bedanke mich, dass du dir Zeit genommen hast, und heute dieses Gespräch mit mir zu machen. Gerne. Tschüss. Tschüss. Intro und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.